Anlässlich des 85. Gründungstages der Heroischen Koreanischen Volksarmee veranstaltete das Ministerium für Volksstreitkräfte am 21. April eine Filmvorführung für die Gruppe der Militärattachés in der TVRK. Dazu wurden die Mitglieder der Gruppe eingeladen. Zugegen waren dabei die Offiziere der Koreanischen Volksarmee. Die Teilnehmer sahen sich den Dokumentarfilm der TVRK Hervorragende Führung und großer Sieg in der Nationalgeschichte über den heroischen Kampf im Jahr 2016 an, der die unsterblichen Verdienste von Genossen Kim Jong-un schildert.